Mein Leben hier in Deutschland war nicht ganz einfach. Extra die ersten paar Jahre, die waren sehr schwierig. Und ich fühle, als ob dass ich neugeborenes Kind jetzt in diesem Leben bin. Ich total anders geworden. Und ich bin aber stolz darauf, dass ich jetzt bin, wie ich bin jetzt geworden. Natürlich, diesem Heimatweh ist, hat sich ein bisschen weniger geworden, dass viele Syrer jetzt nach Deutschland gekommen sind. Sie haben unseren Essen mitgebracht, sie haben unseren moralischen Sachen und kulturelle Sachen auch mitgebracht. Ich höre die arabische Sprache jetzt überall. Die haben arabischen Läden überall hier in Mülheim auch eröffnet. Und diesem Gefühl, dass du fremd bist, ist nicht mehr jetzt anwesend in meinem Seele und in meinem Gedanken. Es war wirklich schön. Diese Änderungen also waren schon, obwohl das war schwieriger geboren, bis ich das es geschafft habe. Ja.